Zu Ehren der Wahl des verehrten Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas veröffentlichte am 12. Mai die italienisch-koreanische Kulturgesellschaft eine Gratulationserklärung und der Vermittler der Organisation der italienischen Kommunisten eine Stellungnahme.